einfach schon mal an, kurz ein paar Worte zu mir und dem Projekt zu sagen, was, glaube ich, so für den Hintergrund wichtig ist. So, dass ich in Marburg Psychologie studiert habe, quantitative naturwissenschaftliche Mainstream-Psychologie und mich da im Lesekreis mit kritischer Psychologie beschäftigt habe und dann hier nach Berlin gekommen bin, um eine kritisch-psychologische Dissertation zu schreiben, um meine verhaltenstherapeutische Praxis zu reflektieren. Und ich, also 2011, als ich hierher kam für die Ausbildung, sozusagen nochmal bei Null angefangen habe, was so wissenschaftliches Arbeiten betrifft. Ich glaube, ich hatte ein Seminar zu qualitativer Forschung in meinem Studium. Das heißt, ich musste mir das jetzt für meine Dissertation einfach nochmal neu aneignen, wie man halt nicht quantitativ forschen kann. Und da war ja vor allem die kritische Psychologie, also die wissenschaftliche Methodik, was Morus beschrieben hat, aber auch die Studie von Ole Dreyer oder eigentlich die beiden Studien von Ole Dreyer waren da wichtig für mich. Genau, ich bin Maria, ich habe in Köln und hier in Berlin Psychologie studiert, auch genau sehr quantitativ orientiert. Bin relativ am Ende meines Studiums zur kritischen Psychologie gekommen, hier an der FU dann, und genau, ist ähnlich wie bei Leonie auch, also qualitative Methoden waren bei uns sehr, sehr unterrepräsentiert und dementsprechend ist es quasi eher so ein bisschen Learning by Doing innerhalb des Forschungsprojekts. Zu der Arbeit selber, also die, wenn ihr die Exposés gelesen habt, dann wisst ihr ja, ne, das ist die, ist im Prinzip erstmal eine Dissertation von Leonie, wo ein bisschen eine andere Fragestellung sozusagen zentral ist wie in meiner Masterarbeit. In meiner Masterarbeit geht es darum, dass ich versuche, die Problemverständnisse von zwei Patientinnen zu rekonstruieren, also wie sie selbst sich ihre Depression erklären, zu Beginn der Therapie und dann im Verlauf der ersten 20 bis 24 Sitzungen, also so innerhalb von einem halben Jahr. Leonie, willst du noch was zu der Fragestellung von dir sagen? Ach so. Also die, der Fokus heute von dem, was wir jetzt vorstellen, der liegt auch sehr stark auf dem Problemverständnis von einer Patientin und wie wir das sozusagen rausgearbeitet haben und analysieren, aber vielleicht, dass ihr so ein bisschen was zu dem Hintergrund von deiner Arbeit wisst als Überbau. Genau, meine allgemeine Fragestellung ist, inwieweit sich aktuelle Ansätze der Verhaltenstherapie, und die Verhaltenstherapie gibt es ja nicht, es gibt einen riesen Wust an, was Verhaltenstherapie sein kann. Es wurde ja alles Mögliche integriert oder eklektizistisch zusammengefasst. Wie das einmal zu einer Aufklärung über gesellschaftliche Vermitteltheit psychischen Leidens helfen kann, also so Problemanalysen, was weiß ich, Sorgschema oder auch Schemaanalysen. Wir hatten schon Berner Ansatz so von Kaspar oder auch von Grave. Und ob die Interventionen zu einer Veränderung einschränkender Bedingungen beitragen können, weil der Vorwurf ja gegenüber der VT immer ist, sie betreibt nur eine Anpassung an die Bedingungen, würde ich auch sagen, dass in der Theorie diese Tendenz drinsteckt und dass es nicht ausreicht, einfach nur zu sagen, ja, ich habe ja eine kritische Haltung und deshalb mache ich das alles total emanzipatorisch oder so, sondern da genauer zu gucken, inwiefern ist das überhaupt möglich, und dementsprechend wir sind drei Therapeutinnen, die das als Fragestellung haben und die das sozusagen für sich erforschen wollen, und wir haben Patienten, Klienten angesprochen, ob sie mitforschen. So ist das Projekt. Genau. So, also zur insgesamten Stichprobe, es gibt quasi in dem ganzen Projekt sechs Fälle, sechs Patientinnen, vier Patientinnen, zwei Patienten, drei Therapeutinnen, die quasi alle zum ersten Mal nach der Probatorik und ab da dann alle sechs bis acht Sitzungen interviewt werden. Also immer getrennt, Patientin und Therapeutin. Heute wollen wir uns um einen Fall kümmern, die Frau Schwarz. Der Auswertung Stand aktuell ist, dass wir von ihr die ersten vier Interviews ausgewertet haben. Also das, was ich euch gleich vorstelle, die ersten Ergebnisse beziehen sich auf die ersten vier Interviews. Das heißt insgesamt die Probatorik, die vier bis fünf Sitzungen beinhaltet, und dann die ersten 18 Therapiesitzungen. Die Fragen, die ihr jetzt hier seht, das sind die Forschungsfragen, die ich in meiner Arbeit an das Material stelle. Das ist eben die Hauptfragestellung, wie ist das Problemverständnis der Patientin zu Beginn und wie verändert sich das im Verlauf? So ein bisschen konkreter dann, durch welche Erfahrungen, Ereignisse und Analysen in und außerhalb der Therapie. Das ist auch quasi wichtig, das so ein bisschen zu trennen. Dann diese Frage, die immer etwas sperrig daherkommt, sozusagen, inwiefern erleben die Patientinnen ihre Probleme als gesellschaftlich vermittelt? Was wir dann auch versucht haben, im Interviewleitfaden so ein bisschen zu operationalisieren. Genau, der Fokus jetzt von dieser Vorstellung, den wir setzen möchten und den ihr so ein bisschen im Kopf behalten sollt, wenn wir über, über die Fragen sprechen, ist, dass wir zum einen versucht haben, in der Auswertungsmethode Strategien aus der Grounded Theory, das ist quasi der Herangehensweise an qualitatives Material, mit dem subjektwissenschaftlichen Forschen, also mit kritisch-psychologischen Kategorien zu verbinden. Das hat den Hintergrund, dass wenn man subjektwissenschaftliche Forschung machen will, vor allem, glaube ich, dann, wenn man noch nicht so viel Forschungserfahrung hat, einem so ein bisschen explizite, also eine explizite, das explizite Handwerkszeug fehlt, wie man jetzt genau an die Transkripte und das Material herangehen soll. Daher ist, also aus meiner Sicht, ist man so ein bisschen darauf zurückgeworfen, sozusagen, zu gucken, was gibt es innerhalb der qualitativen Methoden für Schritte, die man benutzen kann. Da haben wir uns jetzt für die Ground Theory entschieden, zumindest mal für die Codier-Strategien. Da will ich jetzt gar nicht so weiter drauf eingehen, das seht ihr nachher so ein bisschen exemplarisch, wie wir quasi von dem Text zu abstrakteren Begriffen kommen. Das heißt, wir haben jetzt diese vier Interviews so ein bisschen nach der Ground Theory ausgewertet, kommen dazu so einem sogenannten Kategoriensystem, das heißt von dem Text quasi auf verschiedenen Ebenen immer allgemeiner gefasstere Kategorien, die das zusammenfassen und auch schon also analytisch sozusagen beschreiben. Und dieses Kategoriensystem wird dann die Basis für eine Falldarstellung, die ich dann quasi über diese Patientin beziehungsweise über die ersten vier Interviews mit dieser Patientin schreiben werde und die dann im Sinne des Mitforscherinnenprinzips, was wir so ein bisschen versucht haben zu realisieren, dann mit der Patientin diskutiert werden soll. Das heißt, die soll nachher auch diese Ergebnisse sehen und die möchte ich dann mit ihr diskutieren, wenn das abgeschlossen ist. Der erste Fokus ist also diese, wie kann man Auswertungsstrategien zum Beispiel aus der Ground Theory mit kritisch-psychologischer Forschungsmethodik verbinden. Der zweite ist, wie kann man dieses Mitforscherinnenprinzip realisieren, also wie gelingt es quasi diese Ergebnisse, die man da produziert, nachher mit den Patientinnen und gleichzeitig Mitforscherinnen zu diskutieren. Und der dritte Fokus ist, dass wir versucht haben, quasi diese Prämissen-Gründe-Zusammenhänge, von denen Moritz schon zu Beginn gesprochen hat, zu rekonstruieren. Das heißt, ein Teil dieses Versuchs, das Problemverständnis der Patientin zu rekonstruieren, soll über diese Prämissen-Gründe-Zusammenhänge laufen. Das heißt, wir haben versucht, das historische Konzept ein Stück weit zu operationalisieren und die Themen der Patientin da so einzusortieren, damit wir mal die ganz konkret sozusagen anhand der Probleme und Erklärungsmodelle der Patientin dieses kritisch-psychologische Konstrukt zu füllen. Da haben wir jetzt euch ein Beispiel mitgebracht, das ist das, was ihr gerade ausgeteilt bekommen habt. Genau, das stellen wir euch vor und da haben wir so ein paar Fragen zu und das können wir dann sprechen. Genau. So, jetzt wage ich mich mal dran, euch den Stand der Auswertung so ein bisschen zu erklären. Ihr dürft da nicht erschrecken anhand der vielen Begriffe. Das haben wir mit Max QDA gemacht. Das ist ein Auswertungsprogramm, mit dem man empirisches Material sozusagen bearbeiten kann. Und da habe ich euch so Screenshots mitgebracht. Und der Weg ist jetzt so, dass ich quasi von den abstraktesten Kategorien, also Kategorien hier ist wichtig zu wissen, sind empirische Kategorien in der Ground Theory. Ne? Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, es gibt ja kritisch-psychologische Kategorien und jetzt in unserem Projekt empirische Kategorien, die eben aus dem Material gewonnen wurden. Also keine vorher schon bestehenden Kategorien. Das ist jetzt die oberste Ebene, das heißt die allerallgemeinsten Kategorien des Materials, die das sind vier Stück. Das erste ist, wie ich mich fühle und was ich tue. Das zweite ist, warum ich wieder depressiv geworden bin, was ich lernen und verändern möchte und was in der Therapie passiert. Das ist jetzt erstmal nur aus der Sicht der Patientin. Die vier Interviews sind alles Patientinnen-Interviews. Die Therapeutin-Perspektive ist jetzt da noch nicht drin. Genau, ja. So ein bisschen kann man an den Kategorien schon sehen, welche Fragen wir gestellt haben, was ja meistens so ein Zusammenhang ist, dass eigentlich diese Interviewfragen da auch widerspiegeln. Und zwar haben wir nach dem Problemverständnis relativ konkret gefragt, ne? Also was ist das Problem, was Ihnen gerade am meisten zu schaffen macht. Wir haben nach Veränderungsperspektiven gefragt, also hat sich Ihr Verständnis der Probleme seit dem letzten Interview oder über den Verlauf jetzt verändert? Verstehen Sie, warum Ihre Probleme nicht loswerden? War eine Frage. Wir fragen konkret nach der Therapie, also wie haben Sie die Therapie erlebt? Was möchten Sie in der Therapie erreichen? Was möchten Sie verändern in und außerhalb der Therapie? Und dann haben wir relativ konkret versucht, diese Beziehungen der psychischen Probleme oder der Probleme der Patientin und der gesellschaftlichen Strukturen zu erfragen. Da haben wir einmal nach Ausgrenzungs- und Ausnutzungserfahrungen gefragt, um so ein bisschen zu schauen, in welchen gesellschaftlichen Machtverhältnissen sich die Patienten bewegen. Das fanden wir eine Schwierigkeit. Also da würde mich auch interessieren, ob ihr da Ideen zu habt, sozusagen, wie man diesen Sprung von der individuellen Problemlage zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen sich die Patientinnen jeweils bewegen, wie man das gut erfragen kann, ohne quasi so platt nach, ja, und was hat das jetzt mit der gesellschaftlichen Situation zu tun, sozusagen fragen zu müssen. Das ist einfach in der Interviewführung sozusagen so ein Sprung auf so eine Ebene, wo dann die Patienten wieder besonders politische Haltungen sozusagen formulieren. Und genau diese Beziehung herzustellen, fand ich einen interessanten Punkt. Und was wir auch sehr also genau erfragt haben, war die soziale Position, also so die Zusammenhänge der beruflichen sozialen Lage der Patientin und wie das eben mit den Problemen oder den psychischen Symptomen zusammenhängt. Fällt mal zu den Machtverhältnissen. Wir haben nicht direkt nach Machtverhältnissen gefragt, sondern wir haben das auf der interaktionellen Ebene gefragt, also nach Ausgrenzungs- und Ausnutzungserfahrungen. Das ist ja erstmal sozusagen in der Interaktion und dann die Frage, wie kommt man dann eigentlich weiter, also ne, von dem Individuellen zum Interaktiven oder Sozialen, das haben wir noch hinbekommen bei den Interviewfragen, aber dann zu den gesellschaftlichen Strukturen, da fiel uns dann nicht mehr viel anderes an, als zu fragen, was hat das denn jetzt mit der Gesellschaft zu tun? Okay, wenn irgendwie das jetzt hier zu kompliziert wird, dann könnt ihr gerne Verständnisfragen gleichstellen zu dem System und zu dem, was ich hier erkläre. Wollte ich noch kurz sagen, dass ich euch hier nicht so überfahre mit dem Vortrag und alles, was so in Richtung Diskussion geht, würden wir hinten anstellen. Aber wenn es jetzt direkt dazu ist, könnt ihr gerne reinfragen. Genau, jetzt, wenn man eine von diesen Kategorien öffnet, also ne, die oberste Kategorie, wie ich mich fühle und was ich tue, dabei erscheint da die nächste Ebene, also was, wie fühlt sie sich und was tut sie in dem im Verlauf dieser ersten vier Interviews. Und dadurch, glaube ich, könnt ihr so ein bisschen ein Gefühl für diese Patientin entwickeln. Deswegen will ich das kurz ein bisschen vorstellen. Da wechseln sich so Befindlichkeitskategorien mit so Strategien ab, also ne, wie fühlt sie sich und was tut sie darauf folgend. Ein Thema, vorneweg will ich noch sagen, diese Farbgebung spiegelt so ein bisschen eine Chronologie wider. Also die rosanen Kategorien sind zum Beispiel im zweiten Interview entstanden, die orangenen im dritten, die braunen oder dieses braunrote im vierten. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann, aber das war eben ein Anspruch sozusagen dieser Auswertung, dass es eher einen Prozess widerspiegeln soll. Ne? Und das ist haben wir versucht, so ein bisschen in diesen Kategorien auch zu realisieren, dass man sieht, was war eher zu Beginn und was kam später dazu oder wie haben sich diese Themen entwickelt. Beziehungslos steht bei ihr so ein bisschen für das Gefühl, dass sie alleine viel schaffen muss, dass sie alleine ihre Probleme bewältigen muss, dass sie zum Beispiel sich einen Partner wünscht, dass sie das Gefühl hat, ihre psychischen Probleme sind bei Freunden, können von Freunden nicht aufgefangen werden, weil darüber im Prinzip nicht geredet wird und die sich da daraufhin dann auch sehr zurückgezogen hat. Eine Strategie, um dem Abhilfe zu schaffen, ist, das, wie sie das nennt, sich so ein Hilfesystem geschaffen zu haben. Da gehört die Therapie dazu, die sie macht, da gehört psychiatrische Hilfe, Antidepressiva dazu, da gehört so Reha-Sport für ihre körperliche Gesundheit dazu. Und das gibt ihr, das baut sie sich zu Beginn dieser Interviews auf und es gibt ihr ganz viel Sicherheit und so Sicherheit in den äußeren Strukturen, die ihr so den Alltag strukturieren und wo sie sich so aufgehoben fühlt, vor allem bei dieser, in diesen professionellen Settings. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist die Selbsthilfe, die sie da gleichzeitig sozusagen mitfährt. Das sagen wir, unsere Beruhigungstees und Hörbücher und so Dinge dazu, wo sie selbst versucht, so für sich zu sorgen. Stigmatisiert, da geht es bei ihr darum, dass sie sich durch diese Diagnosen oder diese psychischen Störungen, die sie diagnostiziert bekommen hat, sich vor allen Dingen bei Ärzten nicht ernst genommen fühlt, also weil sie den Eindruck dann hat, wenn sie mit Symptomen kommt, dann wird das immer gleich auf ihre psychische Situation gemünzt. lasst sie mich von Mutter umsorgen. Da geht es darum, dass die Mutter eigentlich die einzige Vertrauensperson ist, die sie so hat und von der sie mehr und mehr im Laufe der Zeit auch Hilfe annehmen kann. Die entlastet sie finanziell, die fährt mit ihr in Urlaub und das sind das ist so ein Faktor, der so ein bisschen Entlastung bringt. Genau, Angst ist ein wichtiger Teil dessen, wie sie die Depression auch erlebt oder wie nur eines der zentralsten psychischen Probleme, die sie formuliert, dass sie Angstattacken hat, Angst hat zu sterben, also einfach aufhören zu atmen, vor allem vor dem Einschlafen. Dass wie oft und wie stark diese Angst ist, für sie auch ein wichtiger Parameter quasi ihres Wohlbefindens. Zukunftsangst spielt da eine große Rolle, weil sie sehr viele Baustellen um sich herum hat. Also sie hat zu Beginn ihr Studium noch nicht abgeschlossen, sie hat finanzielle Schwierigkeiten und noch so einige andere, die da dann mit reinspielen. Genau, jetzt sieht man schon so ein bisschen die Entwicklung im Verlauf. Jetzt kommt eine Kategorie, die heißt den Studiumsdruck habe ich nicht mehr. Da hat sie ihr Studium abgeschlossen und dadurch wird sie entlastet. Ne? Das ist dann so eine Baustelle weniger. Ein Erfolg, der auch irgendwie ihre Stimmung dann hebt und was sie so abhaken kann, ein Problemfeld. Und die Kategorie, die hier auch so mit einem Pfeil markiert ist, der innere Druck, das ist eine, die ich euch noch ein bisschen genauer vorstellen möchte, die wir so ein bisschen exemplarisch rausgehoben haben, um anhand der so ein bisschen inhaltlich zu diskutieren und die wir auch ganz zentral finden als Beschreibung dessen, was für sie, also wie sie diese Depression charakterisiert in ihren Worten. Also das sind vieles von diesen Kategorien, sind quasi sogenannte in vivo Codes, also so von ihr benutzte Begriffe, so beschreibt sie ihre Situation. Und der innere Druck ist was sie sehr betont, also dass sie sich immer sehr viel Stress und sehr viel Druck macht, dass sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, dass sie stark dazu neigt, sich selbst schlecht zu machen, dass sie sich die Schuld gibt, wenn irgendwas schief läuft und sich dann zurückzieht, erschöpft und traurig ist und eben das Gefühl hat, diesem Druck nicht gewachsen zu sein. Sie bringt in den Zusammenhang mit einem Perfektionismus, das heißt, sie sagt so, mein Perfektionismus macht mich fertig, ich kann meinen Ansprüchen nicht genügen und dann mache ich mir Stress und dann bin ich frustriert, wenn es da nicht so gut wird, wie ich es wollte und habe dann das Gefühl, ich muss mich selbst bestrafen oder bin dann eben schuld und verwende alles gegen mich. Wie da genau aussieht, zeige ich euch gleich nochmal auf der nächsten Folie. Das ist ein bisschen länger, ne? Ja. Genau, so geht es dann weiter. Ne? Dann sucht sie sich auf Stellensuche, schreibt dann so ihre Strategien, wie sie eine Arbeit sucht, mit welchen Problemen das behaftet ist. Als sie dann so ein bisschen besser geht, hat sie dann so das Gefühl, sie hat jetzt die Stabilität erreicht, aber die ist eine Stabilität auf dünnem Eis, also die ist noch brüchig, der vertraut sie nicht, sie hat das Gefühl, da können schnell wieder Löcher kommen, wenn sie hineinfällt. Genau, Schmerzen ist noch ein wichtiges Thema bei ihr, weil sie einen Bandscheibenvorfall hatte, der Ausgangspunkt war, auch sich dann eine psychotherapeutische Hilfe zu suchen, und Schmerzen ist auch wie die Angst sozusagen so ein wichtiger Parameter, wie gut oder schlecht es ihr geht. Und dann gegen Ende sozusagen, eher beim vierten Interview, hat sie dann wieder eine Arbeit gefunden, und da geht es darum quasi, was für Hoffnungen und Ängste diese neue Stelle auslöst, und sich wieder normal fühlen ist auch quasi eher so eine Kategorie, die am Ende dieser Entwicklung steht, wo sie dann wieder so das Gefühl hat, es gibt auch Wochen, da fühlt sie sich ganz normal, also ohne diese Symptome wie jetzt Angst oder diesen Druck. Was ist jetzt der innere Druck? Ja. Genau, also um jetzt euch einmal zu zeigen, wie wir quasi von dem Text auf diese Kategorien kommen, wollte ich euch das einmal anhand quasi einer Textstelle zeigen, die wir benennen. Also ein Code heißt immer, wir benennen eine Textstelle mit einem Satz oder mit einem Begriff, um das sozusagen immer weiter zu abstrahieren. Und also exemplarisch einfach mal, wäre eine Textstelle, bevor ich jetzt diese Therapie angefangen habe, also war es auch schon teilweise so schlimm, dass ich dachte, dass ich mich einweisen lasse für eine Zeit, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr für mein Leben verantwortlich sein. Ich möchte alles abgeben, mir wird jedes alles einfach zu viel, also jedes bisschen. Und diese Textstelle haben wir benannt mit dem Code, ich konnte nicht mehr für mein Leben verantwortlich sein. Und der ist dann wieder eingereiht in so eine Kategorie wie zum Beispiel innerer Druck. Ich springe jetzt mal eine Oberkategorie weiter. Wir waren jetzt ja gerade so am Anfang, wie es ihr geht und was sie tut. Das waren immer am Anfang die Interviewfragen. Der zweite Fragenblock, da ging es darum, wir haben den Depressionsbegriff nicht explizit nicht benutzt in der Interviewführung. Die Leute kamen mit einer Depressionsdiagnose oder Anpassungsstörung mit depressiver Reaktion. Das heißt, sie hatten dieses Label, sag ich mal, aber wir wollten da nicht explizit nachfragen, sondern haben gefragt, ne, welche Schwierigkeiten oder welche Probleme sie in die Therapie gebracht haben. Und wir haben uns bei ihr trotzdem für den Depressionsbegriff entschieden, weil sie den auch selber benutzt und den so für sich angenommen hat. In dieser Kategorie seht ihr 1, 2, 3, 6 Unterkategorien. Die in Wechselbeziehung zueinander stehen. Also ich greife mal die ersten beiden die erste und die vierte raus. Das ist einmal die offensichtlichen Baustellen und die bröckelnden Säulen im Verhältnis zu das Subtile und die Instabilität im Inneren. Das sind auch Begriffe, die sie verwendet, und ihr merkt schon, das Offensichtliche und das Subtile, das steht irgendwie im Verhältnis oder setzt sie auch ins Verhältnis, und die bröckelnden Säulen und diese Instabilität im Inneren. Da gibt es auch sprachlich schon und auch bei ihrem Interview, die stehen im Verhältnis. Offensichtliche Baustellen sind bei ihr zum Beispiel der Bandscheibenvorfall, die Arbeitslosigkeit und verschiedene, so sag ich mal, in der traditionellen Psychologie Faktoren, die zur Depression geführt haben können. Und wo sie sagt, da ist es auch normal, dass man darunter, wenn einem sowas passiert, dass man da depressiv wirkt. Und die bröckelnden Säulen, das ist ein Bild von ihr, und sie sagt, in diesen Bereichen, Familie, Beruf, Gesundheit, wenn da so viel Schlimmes passiert, dann bröckeln diese Säulen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und mit dieser Erklärung kommt sie vor allem am Anfang im ersten Interview. Das betont sie ganz stark und zählt das auch auf. Dann wird im Interview auch nach biografischen Erfahrungen gefragt, deshalb antwortet sie dann darauf auch im ersten Interview und beschreibt, dass sie keine heile Familie gehabt habe und dass das möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass sie schon häufiger depressive Episoden gehabt hat. Im ersten Interview, deshalb hier auch grün, probiert sie dieses Verhältnis zu erklären und da mit dem Begriff von Verkettung von Ereignissen. Und man merkt, wenn man jetzt genauer in die Interviews reingehen würde, dass sie da stoppt, sie probiert so eine Metapher, wo sie sagt, naja, im Fragebogen hatte ich mal angekreuzt, ich glaube, das Verhältnis ist 80-20 zu was von mir kommt und was von außen kommt. Und dann sagt sie, naja, da sind so viele Baustellen und bröckelnde Säulen, vielleicht ist es auch 50-50, dieses Verhältnis. Also das ist so ein erster Versuch, dieses Verhältnis zu klären. Und man merkt, sie schwimmt da und mit diesen Prozentangaben, das haut irgendwie nicht so richtig hin, aber das ist so ein erster Versuch von ihr, das zu fassen. Und das kennt man ja auch aus der Mainstream-Psychologie, so sind diese Vulnerabilitäts-Stress-Modelle, da gibt es dann Faktoren und die könnte man so ausrechnen und die wirken dann auf das Individuum, das führt dann zu irgendwas. Also da steht so eine Erklärung, steht bei ihr auch am Anfang der Interviews. Dann kommt im ersten Interview, aber dann immer mehr in dem zweiten und dritten Interview, das Subtile, wo sie überlegt, ob sie nicht sowas wie eine depressive Persönlichkeit ist, weil das kommt immer wieder und sie hat auch den Eindruck, sie hat irgendwie ein niedriges Selbstbewusstsein und sie kennt das auch schon von der Psychiaterin, dass sie eine depressive oder instabile Persönlichkeit ist. Also damit ist sie schon mal auch konfrontiert worden über den psychiatrischen Diskurs und das ist für sie erstmal eine Erklärungsweise, die bei ihrer Erfahrung andockt, weil das ja immer wieder hervorbricht und sie sich deshalb fragt, okay, gibt es da vielleicht eine Instabilität in mir drin, egal ob die Säulen außen stabil sind, vielleicht ist da was in mir drin, was nicht in Ordnung ist. Das ist auch noch so eine Erklärung, die ja im Kontrast oder vielleicht auch teilweise im Widerspruch steht zu diesen offensichtlichen Baustellen. Und aber was sie auch probiert zu diskutieren, so ein ganz zentraler Satz ist da, wäre ich auch depressiv oder würde ich auch depressiv werden, wenn im Äußeren alles in Ordnung ist? So, das ist für sie so eine Frage. Die Kategorie, die ich mit euch gerne genauer angucken würde, weil ich den Eindruck habe, das ist auch so eine Entwicklung über die Interviews und über die Therapie, dass sie dieses Verhältnis von innen und außen darin fasst, dass sie sagt, meine eigenen Anforderungen und die der Gesellschaft setzen mich unter Druck. Und jetzt haben wir nochmal den Zusammenhang am Anfang innerer Druck, so beschreibt sie ihren Zustand und das Erklärungsmodell, was teilweise in der Therapie entwickelt wurde und teilweise auch in den Interviews dann entwickelt wurde. Und die Depressionsdiagnose, die Kategorie lasse ich mal weg, da beschreibt sie nur, wann sie welche Diagnose und welche Therapie und welche Medikamente sie ausprobiert hat und so. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Noch ungefähr eine knappe halbe Stunde. Okay, dann mache ich jetzt ein bisschen schneller, damit wir noch diskutieren können. Vielleicht einfach nur mal, um so einen Einblick noch zu gewähren in diese für mich wichtige Kategorie, um wie sie sich ihre Probleme beschreibt. Sagt sie noch was zur Außenseiterrolle? Hier ist ein Code, wo sie sagt, naja, es ist selbstgemachter Druck, aber auch Druck von der Gesellschaft und das führt sie dann genauer aus. Einmal in der Kategorie, sich selbst nicht mehr fertig machen, auch als sozusagen therapeutisches Ziel, soll ich anders mit Druck umgehen. Und dass sie immer auch klarer benennt, was eigentlich der Druck von der Gesellschaft ist. Und da gibt es einmal den Code, am besten schlank, verheiratet, Kinder und ein kleines Haus. Ihr seht, da sind noch mehrere Textstellen dazugefügt, dass sie sagt, es gibt diese Konvention, was ein Mensch ist, mit weniger Wert. Und wenn man Mitte 30 ohne Job und ohne Kinder ist, dann ist man schon irgendwie ein bisschen weniger wert. Wo so die Frage ist, sind das ihre eigenen Normen, distanziert sie sich davon, erlebt sie das von außen an sie herangetragen, also dieses Verhältnis ausdrückt. Und dann gibt es noch eine Kategorie ungerechte Leistungsgesellschaft, das sind vor allem Sachen, wo wir gefragt haben, ja, was hat denn das mit der Gesellschaft zu tun, wo sie ziemlich klar von auch prekären Arbeitsverhältnissen spricht, denen sie vor ihrer Arbeitslosigkeit ausgeliefert war und auch jetzt von der kapitalistischen Leistungsgesellschaft spricht, wo immer nur Geld zählt und diesen Zusammenhang von Wert der Person und Geld auch herstellt im vierten Interview. Und hier nochmal dann auch so eine Textstelle, um das zu veranschaulichen. Was steckt hinter so einem Code? Schlank verheiratet, Kinder und ein kleines Haus. Ist relativ nah an dem Text. Man hat eigentlich so oder so zu sein. Am besten schlank, ja, und mit 30 am besten verheiratet, Kind, ein kleines Haus. Also es gibt ja schon so bestimmte Vorstellungen für das Glück eines Menschen, wie es da sein muss. Und ich finde diese Betonung, mit wie man zu sein hat, wie man sein muss, dass da klar wird, okay, das ist dieser Druck von der Gesellschaft, den sie erlebt und wo sie auch wenn sie es ein Stück weit verinnerlicht hat, da so probiert, so eine Distanz auch herzustellen. Ja, das überspringen wir und dann kommen wir am besten mal zu dem, was wir jetzt ausgeteilt haben. Das ist so, wir haben da jetzt erstmal alles reingepackt in dieses Begründungsmuster. Ich denke, das müsste man genauer differenzieren, aber wir sind uns da so etwas unklar oder stehen gerade vor dem Problem, wie man jetzt eigentlich diese Begründungsmuster gut fasst. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich mach's mal so ein bisschen. Genau. Das habt ihr ja sonst auch vor euch. Also oben sind erstmal so objektive Bedingungen, die sie auch benennt. Arbeitslosigkeit am Anfang, Schulden, Krankschreibung, Wartezeit auf Arzttermine hängt zusammen mit ihren Krankheitsängsten zum Beispiel. Ohne Studienabschluss, das verändert sich dann, Trennung der Eltern, Depressionsangstdiagnose, Bandscheiben-OP. Das sind sozusagen nicht nur gesellschaftliche Bedingungen, sondern auch sozusagen einfach körperliche Bedingungen, jetzt zum Beispiel bei dem Bandscheibenvorfall. Und dann haben wir einmal auf der linken Seite haben wir die Prämissen und auf der rechten Seite die Bedürfnisse und dazwischen die Befindlichkeit und unten den Handlungsvorsatz. Ich weiß nicht, ob ihr schon bei der Theorie-Praxis-Konferenzvorstellung wart. Da hatte der Markus Bayer das schon als Modell, das haben wir von ihm geklaut. Also diese Operationalisierung, die hat er so mal in der TPK aufgezeichnet und wir fanden das ganz hilfreich, um uns das mal so irgendwie klar zu machen. Wir haben dann bei den Prämissen noch unterschieden zwischen situativ, personal und leiblich. Da findet ihr jetzt die Sachen wieder, die wir auch schon gesagt haben. Die offensichtlichen Baustellen als das Situative, Druck von der Gesellschaft auch als das Situative, wobei das fraglich ist, ob das nicht auch biografisch irgendwie ist, ob sich das da eigentlich so trennen lässt. Personal, jetzt eher das Biografische mit der kleinen heilen Familie, dass sie Anforderungen von anderen übernommen hat und deshalb Sachen gemacht hat, die sie eigentlich gar nicht machen wollte und wenig Selbstbewusstsein entwickelt hat und leiblich fasst sie das Verhältnis von Bandscheibenvorfall und Depression fasst sie in dem Begriff, dass sie Haltungsschäden entwickelt hat, dadurch, dass sie immer zu viel hat mit sich machen lassen und deshalb so geduckt ist und diesen Druck auf sich hat und deshalb sozusagen Haltungsschäden entwickelt hat und deshalb den Bandscheibenvorfall hat. Das ist so eine ihrer Erklärungen. Schmerzenallergie gehört auch noch dazu. Soll ich noch weiter? Ja, kurz. Das ja. Zu den Bedürfnissen, dass sie gesund werden will, Stabilität und Sicherheit betont sie, keine Angst mehr haben, wieder arbeiten wollen, Wunsch nach einem Partner und Unterstützung und dass sie sich selbst nicht mehr fertig machen möchte. So Bedürfnisse und die Befindlichkeit hatte Maria auch schon genannt, dass sie sich einsam fühlt, dass sie menschenscheu geworden ist, dass sie sich stigmatisiert fühlt, dass sie Angst hat zu sterben, innerer Druck und auch so eine Anspannung. Genau. Und Handlungsvorsatz hatten wir eigentlich auch schon in der ersten Kategorie, Hilfesystem geschaffen, lässt sich von Mutter umsorgen, schließt das Studium ab oder nimmt sich das vor und tut es dann auch, sucht sich Arbeit, findet was, meldet sich im Datingportal an, um einen Partner zu finden und nimmt sich vor und setzt das teilweise auch um, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und sich auch teilweise gegen Leute zu wehren und dann in Konflikte zu geraten, zum Beispiel mit einer Freundin oder einem Bruder. Genau. Genau, und unsere Fragen jetzt an dieses Modell sozusagen an euch wären, ne, dass wir uns so gefragt haben, auf welcher Abstraktionsebene macht dieses Gründungsmuster Sinn? Also geht es so, dass da jetzt so ganz viel drin steckt, ne? Und dass da ja ganz viele unterschiedliche Themenbereiche und Problemfelder von ihr mit drin stecken? Oder müsste man das irgendwie hinkriegen, dass man die so einzeln fasst, dass man so guckt, naja, ne, wenn man nur die Angst anguckt und nur diesen Druck und ne, auf welchen Prämissen, auf welchen Bedürfnissen hängt es zusammen, welche Handlungsversätze entstehen aus so einzelnen, einzelnen Punkten. Wäre so eine Frage, eine andere wäre, wie man damit umgeht, dass sie quasi im Verlauf, also dass es ja quasi frühere Ereignisse gibt, biografische Ereignisse und aktuelle Erfahrungen und Situationen, wie man das sozusagen in dieses, wie man das in diese Begründungsmuster reinbekommt. Und ja, also wenn ihr euch das anguckt, quasi so kann man das trennscharf, also kriegt man das trennscharf hin, zu entscheiden, was ist eigentlich, was weiß ich, eine personale Prämisse, was ist eine Befindlichkeit. Also so machen diese Kategorien, lassen die sich so gut unterscheiden, wenn man die mit den konkreten Begriffen von dem Fall sozusagen füllen will. Und an einem Beispiel dachte mir, könnte man es vielleicht ganz gut überlegen, ne? Dieser Satz, ich mache mir immer total viel Druck und Stress, ne? Ist das, fasst man das als eine Befindlichkeit oder fasst man das als eine personale Prämisse zum Beispiel? Das sind solche Fragen, die dann auftauchen, wenn man versucht, so ein Modell zu füllen.